And the Lord is saying, der Herr sagt, this is the most important time that you've ever lived in your life. Dies ist die wichtigste Zeit, die du je in deinem Leben erlebt hast. This is the most important time in the history of the church. Dies ist die wichtigste Zeit in der Geschichte der Gemeinde. This is the time that the prophets have talked about. Dies ist die Zeit, von der die Propheten redeten. This is a time where heaven and earth will walk in unity. Dies ist die Zeit, in welcher Himmel und Erde in Einheit wandeln werden. God is saying, I've been looking for my children who live a life of such surrender. Gott sagt, ich halte Ausschau nach meinen Kindern, die ein Leben in solcher Hingabe führen, that their lives and heaven will be a perfect unity. Dass ihr Leben und der Himmel eine perfekte Einheit bilden. The Lord is saying, I've looked all over the earth. Der Herr sagt, ich halte auf der ganzen Erde Ausschau. People for my children, nach Menschen, nach meinen Kindern, who are so desiring to walk in unity with my desires, die so sehr danach streben, in Einheit mit meinen Wünschen zu leben, that they will never again pursue selfish ambitions. Dass sie nie wieder selbstsüchtige Ambitionen verfolgen wollen. Their hearts are so aligned with my heart. Ihre Herzen sind so sehr mit meinem Herzen verbunden, dass sie überall, wo sie hingehen, die Herrlichkeit des Himmels offenbaren. Der Herr sagt, dies ist die Zeit der Geschichte, auf welche die Engel gewartet haben, dass es geschieht. Dies ist die Zeit der Geschichte, where my children, my sons and daughters, in der meine Kinder, meine Söhne und Töchter, are going to manifest themselves like they never have before, wie nie zuvor in Erscheinung treten werden. They will not fear death. Sie werden den Tod nicht fürchten. Will not fear persecution. Sie werden keine Angst vor Verfolgung haben. They will not be afraid to lay down their lives. Sie werden keine Angst davor haben, ihr Leben zu verlieren. They will walk with a smile on their face through the most difficult moments. Sie werden mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht durch die schwierigsten Momente gehen. Und während sie das tun, werden sie die Macht des Himmelreiches offenbaren. They will be motivated by love and not by anything else. Sie werden nur von der Liebe motiviert sein und von nichts anderem. Love for me, love for my kingdom. Liebe zu mir, Liebe zu meinem Königreich. And love for the people will motivate them. Und die Liebe zu den Menschen motiviert sie. They will experience the supernatural like it's never been recorded in the books. Sie werden das Übernatürliche erleben, wie es noch nie in den Büchern geschrieben wurde. What is saying, the multiplication of food will become very normal for my children who have their hearts aligned with my heart. Der Herr sagt, die Vermehrung von Nahrung wird für meine Kinder, die ihr Herz mit meinem Herz in Einklang bringen, ganz normal werden. The Lord is saying, those of my children who have learned to align. Der Herr sagt, diejenigen meiner Kinder, die gelernt haben, ihr Herz auf den Himmel auszurichten, werden ohne jegliche Einschränkung in der materiellen Versorgung wandeln. Sie werden verstehen, dass alle Ressourcen der Erde mir und deshalb auch ihnen gehören. They will have no more limitations in what they will achieve for my kingdom. Sie werden keine Grenzen mehr in Bezug auf das haben, was sie für mein Reich erreichen werden. My angels are cheering on my people who live in surrender. Der Herr sagt, die Engel jubeln meinem Volk zu, das in Hingabe lebt. My angels are excited because they see how all over the world my children are beginning to surrender to me. Meine Engel sind begeistert, denn sie sehen, wie überall auf der Erde meine Kinder beginnen, sich mir hinzugeben. And the Lord is saying, the gates of hell are trembling. Und der Herr sagt, die Pforten der Hölle erzittern. Because the gates of hell have believed that the church is asleep. Denn die Pforten der Hölle glauben, dass die Gemeinde eingeschlafen ist. The gates of hell have believed that the church is just building their own kingdom. Die Pforten der Hölle glauben, dass die Gemeinde nur ihr eigenes Reich aufbaut. But now they've heard the voice of the bridegroom. Aber jetzt haben sie die Stimme des Bräutigams gehört. And the gates of hell have been carefully watching what's going on in the heavenly world. Und die Pforten der Hölle beobachten genau, was in der himmlischen Welt geschieht. And they've heard how the bridegroom is calling the bride to himself. Und sie haben gehört, wie der Bräutigam seine Braut zu sich ruft. And they were trying to block the ears of the bride. Und sie versuchten, die Ohren der Braut zu verstopfen. They have filled the children of God with lies. Sie füllten die Kinder Gottes mit Lügen. But the Lord is saying, all over the world. Aber der Herr sagt, überall auf der Welt. So many of my children are rejecting the lies of the devil, and now they have ears to hear. Lehnen so viele meiner Kinder die Lügen des Teufels ab und haben jetzt Ohren, um zu hören. Und sie hören die Stimme des Bräutigams. Und wenn sie der Stimme des Bräutigams folgen, werden sie in der unbegrenzten Kraft des Himmelreichs wandeln. Angst gehört nicht mehr zu ihrem Wortschatz. Sie wandeln darin, die Liebe und die Kraft des Himmelreichs zu manifestieren. Und der Feind versucht in seiner schrecklichen und großen Angst, die Augen derer zu blenden, die seine Lügen nicht mehr hören wollen. Und der Herr sagt, sei sehr vorsichtig, mein Volk, worauf du schaust. Lerne deine Lektion, als du den falschen Dingen zuhörtest und wie das deine Ohren verstopfte. Lerne deine Lektion, als du auf die Lügen des Feindes hörtest und dies dich vom Hören meiner Wahrheit abhielt. Do not look at the wrong thing. Schau nicht auf die falschen Dinge. Because this is the strategy of the animals to blind your eyes so that you do not see any longer. Denn das ist die Strategie des Feindes, um deine Augen zu blenden, damit du nicht mehr siehst. The Lord is saying those who have a desire to hear and a desire to see. Der Herr sagt, diejenigen, die ein Verlangen zu hören und zu sehen haben, sie werden hören und die Wahrheit und die Kraft des Reiches Gottes sehen. Sie werden sich auf eine Art und Weise bewegen, wie sie es sich nie hätten vorstellen können. Und der Herr sagt, ich führe göttliche Verbindungen herbei. Der Herr sagt, ich verknüpfe mein Volk mit denen, die hören und sehen können. Der Herr sagt, die Menschen brauchen das nicht zu tun, ich mache das. Sie werden auf übernatürliche Weise verbunden sein. Sie werden mich gemeinsam hören und sie werden meine Kraft und mein Reich gemeinsam sehen. Sie werden sich gegenseitig ermutigen und stärken, so wie sie lernen, sich in mir zu stärken. Sie werden in der sichtbaren Kraft des Himmelreichs wandeln. Und die Engel im Himmel sind begeistert. Denn das ist die Zeit, die die Propheten vorausgesagt haben. Heiliger Geist, du bist so wundervoll. Du bist so wundervoll. Danke, danke. Danke. Just say thank you, Holy Spirit. Open your mouth. Sag einfach danke, Heiliger Geist. Öffne deinen Mund. Say thank you, Holy Spirit. Sag danke, Heiliger Geist. Tell him you desire him. Sag ihm, du verlangst nach ihm. Tell him you want him to be manifesting himself. Sag ihm, du willst, dass er sich offenbart. Will sie manifestieren. Tell the Holy Spirit you really, really, really want him here. Sag dem Heiligen Geist, du willst ihn hier wirklich, ja wirklich haben. You want to experience him, you want to feel him. Du willst ihn erleben, du willst ihn spüren. Você quer senti-lo.